Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lästerschwestern, der ganz offiziell, jetzt ist es mittlerweile raus, Robin, zu den besten Podcasts der Welt gehört. Absolut. Und zwar hat das Tim Cook selber persönlich gesagt, Apple hat uns eine E-Mail geschrieben. Ja. Das ist kein Witz, Apple hat uns wirklich eine E-Mail geschrieben, in der drin steht, herzlichen Glückwunsch, ihr seid der beste Podcast 2018, zumindest einer davon. Okay. Ich glaube, insgesamt 10 haben sie ausgezeichnet. Und Lästerschwestern ist zusammen mit Beste Vater, Freunden und Generation Y von Nilam. Ja. Und noch ein paar anderen, die ich aber nicht kannte. Ich glaube, den macht sie schon gar nicht mehr. Das finde ich das Beste daran. Aber es ist der beste 2018. Weißt du, er war so gut. Die Podcast-Oma ist noch mit, ist da dachte dabei. Ich so, ist das die Marmeladen-Oma, die jetzt auch einen Podcast gestartet hat, nachdem wir damit angefangen haben? Die Sache ist, ich habe gar nicht verstanden, wofür sie das auszeichnen, weil es ist so wie die besten Apps des Jahres. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Umsatzzahl. Aber werden die nicht auf Download-Zahlen? Also, ich glaube. Nee, ich habe in dem Artikel bei T3N habe ich gelesen, dass es nicht die nach den Downloads des Jahres ging, weil in den Downloads sind Hörbücher hauptsächlich drin. Ja, klar. Und das war ihnen wohl zu spröde, deswegen haben sie noch mal eine eigene Liste erstellt. Und das heißt, Tim Cook hat uns wirklich persönlich ausgewählt. Dass Tim Cook gewesen ist. Jetzt freue ich mich noch Also Leute, besser. Wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann seid euch gewiss, ihr hört den besten Podcast. 2018, ja. Ja, nächstes Jahr geht's bergab. Neben der Podcast-Oma. Wir haben heute ein ganz großes Potpourri an Themen. So viel, dass wir gar nicht wissen, ob wir das in einer Stunde hinbekommen. Wir haben Kelly, die einen Nervenzusammenbruch hatte. Wir haben Miguel Pablo, der weiterhin einen Nervenzusammenbruch hat, vielleicht aber auch nicht. Ja. Wir haben ein Kind, was mit YouTube zum Multimillionär geworden ist. Wir haben Kinderpornografie, die eine ganze App in den Ruin zu treiben droht. Und wir haben PewDiePie, der mit Kindern zum Multimillionär geworden ist. Und ich würde sagen, wir starten aber mit einmal kurz unseren Überschriften der Woche. Ja. Ich habe mich zwei Sachen gefunden diese Woche. Meine Überschrift der Woche war It's the real me, Nigerian President denies dying and being replaced by Klon. Also der nigerianische Präsident musste, das ist wirklich passiert, musste öffentlich sagen, ich bin wirklich euer Präsident, ich bin nicht gestorben und von einem Klon ersetzt worden. Weil das auf Social Media sich wohl so verbreitet hat dort, dass das eine echte Theorie war, die Leute auch geglaubt haben. Ah ja. Okay. Meine Überschrift der Woche ist eigentlich eine ganz traurige, nämlich Schauspielerin droht Freiheitsstrafe, weil sie ein Kleid trug. Das klingt erstmal lustig, ist aber gar nicht so witzig, denn es geht um die Schauspielerin Rania Youssef. Und die lebt in Ägypten und Ägypten hat bekanntermaßen Gesetze, die übertriebenst rückständig sind. Da wird die Frau noch wirklich wie so ein Stück, nicht nur so der Fall, also ist ja in ganz vielen Ländern leider immer noch so. Ja, und da ist es so, dass sie ist eine 45-jährige Schauspielerin und war auf dem Filmfestival in Kairo und hat sich gedacht, sie trägt ein Kleid, in dem der untere Teil durchsichtig ist. Das heißt nicht, dass ihre Mumu zu sehen war, sondern die Beine. Ich habe das Kleid gesehen, das ist ein konservatives Kleid. Ich habe gestern ein Instagram-Foto gesehen von Katja Krasavic auf der Bumblebee-Premiere. Ja, ich habe sie live gesehen, sie stand vor mir. Die hätte, glaube ich, wahrscheinlich dort dann direkt die Todesstrafe bekommen. Also es ist wirklich ein ganz normales Abendkleid, was man was man auf einer Filmpremiere im westlichen Raum halt täglich sieht. Da könnten wir auch alle mal zusammenlegen und der Katja ein Reiseticket nach Ägypten zusammensparen. Interessanterweise hat die auf dieser Premiere von Bumblebee so viele Fotos mit Leuten gemacht, gerade mit Männern, dass ich mir dachte, John Cena war auch da. Ob der wohl so viele Fotos gemacht hat, wie Katja Krasavice an dem Tag? Den hat man überall nicht gesehen. Aber um das Thema nochmal aufzugreifen, es gab zwei Anwälte, die sie angezeigt haben. Und zwar wegen Anstiftung zur Ausschweifung und Unzüchtigkeit, weil sie den gesellschaftlichen Werten und Traditionen und Moralvorstellungen des Landes Ägypten schadet. Was das jetzt bedeutet, kann ich gerade gar nicht sagen. Sie kriegt sehr viel Zuspruch in den sozialen Medien. Ich weiß gar nicht, wie die Strafen in dem Fall aussehen. Auf jeden Fall ist es abstrus. Es ist wirklich abstrus. Weil Ägypten, muss man auch dazu sagen, auch ein Land ist, was natürlich stark vom Tourismus lebt. Und ich finde, solche auch natürlich dann groß publizierten, rückständigen Sachen. Also ich würde jetzt mit meiner Freundin und auch meiner Tochter nicht nach Ägypten in den Urlaub fahren, ja, wenn solche Sachen da immer noch passieren. Ja, ich sehe gerade, ihr drohen bis zu 5 Jahre Haft. Einfach fünf lächerlich. 5 Jahre Haft. Weil sie ein Kleid angezogen hat. Ja, wir haben noch ein Update zu letzter Woche. Und zwar Miguel Pablo. Da haben uns ganz viele Leute darauf hingewiesen, hat noch mal ein Musikvideo rausgedrückt. Es war also nicht das letzte Video, was wir letzte Woche, als wir da zugesprochen haben, veröffentlicht haben. War was, das ist mein letztes Video hieß. Ja, genau, das, dies ist mein letztes Video. Zuzüglich zu diesem Musikvideo, was er gedreht hat, das habe ich nämlich bei der Tomic gesehen, der jetzt wieder alleine operiert. Der hat, war am, hier am Brandenburger Tor. Da hat nämlich Miguel Pablo dieses Video gedreht. Und das ist skurril aus mehreren Gründen, weil am Brandenburger Tor ist es normalerweise so, wenn du dich da hinstellst und irgendwie ein bisschen lauter bist, ist in 23 Sekunden die Polizei da. Ja. Da steht alles voll. Deswegen kann ich mir nicht erklären, warum die diesen Massenauflauf, weil ganz viele Jugendliche da waren. Die hat er nämlich damit geködert, dass er gesagt hat, ich verschenke all mein Hab und Gut. Also er hat all seine Wertsachen verschenkt. Und deswegen sind ganz viele Leute gekommen, dachten, es wäre ein Fantreffen. Dann hat er aber ein Musikvideodreh daraus gemacht, der mittendrin abgebrochen wurde, weil die Audiobox, da war kein Strom mehr drauf. Deswegen konnten sie den Song nicht mehr abspielen. Dieser Song heißt Berlin stirbt. In dem rastet er komplett aus gegen, ich weiß gar nicht, wie der, wie heißt denn der Typ? Capital Bra. Also, ich glaube, ist ein Rapper oder so. Und also direkt noch ein Beef anzetteln. Die Leute haben daraufhin jetzt die Bestätigung gesehen, das ist doch nur ein Promo-Move gewesen. Jetzt habe ich aber gestern gesehen bei Superman Dennis, dass der gesagt, der hat jetzt das dritte Video in Folge hochgeladen, was sich mit der Krankheit von seinem Bro beschäftigt. Der hat also meinen Ratschlag, dass sich die Freunde doch einfach mal darauf konzentrieren sollten, ihm tatsächlich zu helfen und nicht zu jeder Scheiße ein Video zu machen, nicht befolgt. Und sagt darin, er wäre jetzt aber in der Psychiatrie tatsächlich gelandet. Also offensichtlich dann doch kein Promo-Move. Ich blicke offiziell nicht mehr durch. Nicht mehr, nee. Muss aber auch sagen, ich hoffe, damit ist die Nummer jetzt dann erstmal vom Tisch, jetzt wenn er in der Psychiatrie ist. Zumindest für ihn. Leute wie Worldwide Wohnzimmer, die haben das diese Woche dann aufgegriffen im sozialen Netzwerken, also es gab mehrere, die da Memes draus gebastelt haben. Ich hatte mich mit den beiden angelegt auf Twitter, beziehungsweise gar nicht angelegt, ich hatte das nur, geteilt und kritisiert, woraufhin die beiden sich schwerst angegriffen gefühlt haben. Ich muss aber sagen, auch wenn da ganz viele immer wieder sagen so, ja, ich nerve sie, weil ich den moralischen Zeigefinger ständig erhebe, ich finde sowas einfach nicht cool. Und gerade bei den beiden, die halt echt schlaue Kerle sind, ist es halt einfach das geschmacklos. Auch Vorbilder. Also das ist eine Sache, um die sich dieser Podcast und ja auch bei uns beiden auch die Videos ganz oft reden, ist einfach dieses Thema, wir sind halt einfach der Meinung, und da packen wir uns auch gerne manchmal an die eigene Nase, dass man eben eine gewisse Verantwortung hat, generell als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und noch mehr als jemand, der eine junge Zuschauergruppe anspricht, so wie das die meisten Influencer tun. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir das tun, was wir tun, weil wir es wichtig finden, diese Leute dann ab und zu auch mal darauf hinzuweisen, wie sie mit ihrer Verantwortung gerade umgehen. Auch weil es oft gar nicht bösartig passiert. Ich würde den beiden auch nicht vorwerfen, dass sie das irgendwie böse gemeint haben, sondern sie haben einfach die Situation genutzt, haben das Meme genutzt und haben einfach wahrscheinlich in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Sie behaupten ja, in der Twitter-Kommunikation hatten sie behauptet, das wäre ja nur aus seinem Musikvideo, sie verstehen gar nicht, was ich meine. Das ist natürlich, das ist Blödsinn. Es ist halt ein Musikvideo, was in dieser Phase entstanden ist. Ja, er hat diese Gesichtstattoos schon in diesem Musikvideo. Und wir hatten ja letzte Woche auch genau über dieses Video auch gesprochen, dass er da in der Badewanne voller Müll liegt und irgendwas vor sich hin brabbelt. Ich würde sagen, wir kommen. Das passt aber sehr, sehr gut. Ich finde das Thema, weil der Tweet der Worldwide Wohnzimmer Jungs, der drehte sich um ein Thema, da, wo sie behaupteten oder wo sie geschrieben haben, dass alle anderen müssen viel arbeiten, die Überstundenzeit würde nach oben gehen, aber die YouTuber, die arbeiten alle nicht. Ja. Und das passt eigentlich sehr gut zu unserem Hauptthema, nämlich Kelly. Kelly Mrs. Vlog, die hat diese Woche ein Video veröffentlicht, das ziemlich rumgegangen ist aus unterschiedlichen Gründen. Das hieß YouTuber-Nervenzusammenbruch und zeigt sie, wie sie vor der Kamera weint. Weint, ja. Also kann man kurz zusammenfassen, was in dem Video passiert. Ich würde aber jedem empfehlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es euch anzugucken, weil ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ich fand es ein sehr schönes Video. Fandest du? Auch wenn ich, also die Situation natürlich nicht keine schöne ist und mir Kelly in der Situation sehr leid tut, fand ich es einfach toll, dass sie es gemacht hat, weil ich fand, es war super ehrlich, super authentisch und also einfach mega real. Und ich kenne sie ja auch, wir beide kennen sie, wir haben mit ihr zusammen gewohnt. Ich fand, es war einfach, ja, es war einfach, also auch die, sie sitzt da nicht und heult nur rum, was man ja manchmal bei YouTubern auch schon gesehen hat in der Vergangenheit, sondern sie dokumentiert quasi ihren gesamten Gedankenprozess und legt den einfach offen. Und das, finde ich, ist eines der echtesten und sympathischsten Videos, die ich seit langer Zeit gesehen habe, auch wenn die Situation, aus der es kommt, keine gute ist. Ich erkläre kurz, was passiert ist. Sie sitzt da, sie macht die Kamera an und weint, weil sie einfach eine super anstrengende Woche hatte. Ich glaube, sie hat sie hat, glaube ich, generell nur anstrengende Wochen. Generell, glaube ich, nur anstrengende Wochen, aber sie hatte jetzt, glaube ich, gerade Good Mythical Morning, denke ich das mal, oder hier Guten Morgen Internet, die Funk-Variante davon, die sie mit Sturmwaffe dreht in Berlin. Das drehen die, glaube ich, staffelweise hier bei Studio 71. Und ich glaube, das war es, um sich um den Dreh gehandelt. Ja, sie war auch noch bei Vanessa, genau. Und hat einfach mehrere Videos jetzt in Berlin am Stück abgedreht und hat dann dazu auch noch 2 Videos für ihren Kanal vorproduziert. Ist jetzt auch gerade, sieht man ja gerade bei vielen YouTubern im Dezember eine Sache, die viele machen. Die machen irgendwie Adventskalender, wo sie 24 Videos am Stück produzieren. Einfach weil die Werbeeinnahmen in diesem Monat die höchsten sind und sich das einfach am meisten lohnt, aber auch weil es einfach eine Phase ist. Ich meine, es ist früh dunkel draußen, es ist kalt, die Leute gucken mehr Videos etc. Es ist einfach ein wichtiger Monat für viele YouTuber, einfach aus Business-Sicht, aber auch einfach viele produzieren zum Beispiel vor, damit sie sich selber auch Weihnachten und die Zeit danach freinehmen können etc. Das heißt einfach viele Sachen, die zusammenkommen und das baut natürlich nochmal mehr Druck auf. Generell, aber gerade auch wenn du halt sowieso einen Dreh hast, da noch irgendwas anderes machen zu müssen, ist natürlich auch anstrengend. Sie hat dann 2 Videos vorproduziert und hat dann wohl auf dem Weg nach Hause die Speicherkarte mit diesen Videos verloren. Und kam dann zu Hause an, hat gemerkt, dass halt die ganze Arbeit, die sie sich gemacht hat, die ganzen Ideen, da geht sie auch darauf ein, dass sie sagt, ihr fallen die Ideen ja jetzt nicht mehr wirklich in den Schoß, nachdem sie es seit 6 Jahren macht. Das heißt, waren wohl auch Ideen, auf die sie stolz war. Sie meinte auch, sie hatte Spaß dabei und die Videos waren sehr authentisch und sie möchte es auch nicht nochmal neu drehen, weil das halt irgendwie die Magie des ersten Mals so ein bisschen zerstören würde, was ich auch verstehen kann. Und das, ja, das hat einfach dafür gesorgt, dass sie halt einfach, sie war einfach super, glaube ich, einfach super erschöpft und fertig und gestresst. Und dann auch noch festzustellen, dass die ganze Arbeit, den ganzen Stress, den du dir gemacht hast, umsonst war. Und du jetzt auch nicht mehr was hast, um irgendwie die, also genau das Problem zu lösen, was du eigentlich mit diesem Stress ja lösen wolltest, nämlich Videos zu haben für die nächsten Wochen. Hat sie, glaube ich, einfach fertig gemacht, dann setzt sich vor die Kamera und weint und erzählt einfach diese Geschichte. Und Ich fand's ganz toll, dass sie das geteilt hat. Ist natürlich in dem Moment auch eine Notlösung, könnte man jetzt auch anders spinnen und sagen so, ja, jetzt mach die damit Klicks und mach die Kamera an in so einer Situation, wo sie fertig ist. Und ich muss sagen, ich würde mir das mehr wünschen. Ich würde gerade auch in so einer Situation, ich glaube gerade auch, weil viele YouTuber damit mitfühlen können und wie man jetzt bei Miguel Pablo sieht, es auch in eine ganz andere Richtung noch gehen kann, finde ich es schön, dass sie das so echt und auch so verwundbar und so offen und sich, also, ne, sie ist da völlig verheult, ihr Mascara läuft ihr das Gesicht runter, sich auch in so einer Situation zeigt und zeigt auch, hey, guck mal, auch mir geht's mal nicht gut, aber es am Ende trotzdem auch irgendwie positiv beendet, weil sie sagt dann irgendwie so, es sind nur Videos und ich drehe noch Neues, alles nicht gar nicht so schlimm. Also ich fand's einfach toll, ich fand's ein gutes Video. Bei mir sah das erstmal ähnlich aus, weil sie ganz viele Dinge angesprochen hat, die ich ja selber kenne. Witzigerweise auch, ich hatte mich jetzt mit Vanessa, also Malwanne, auch nochmal unterhalten. Die ist ja mit Kelly sehr dicke. Die hatten wir auch eingeladen für diese Woche im Podcast. Sie hat nur leider absagen müssen, weil sie so viel Stress hat. Wir hoffen, dass es nächste Woche klappt. Dann reden wir über dieses Thema, glaube ich, einfach nochmal, weil das gerade einfach auch die Runde macht, dass da ganz viele dran zerbrechen. Auch wir beide hatten wir in einer der letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, sodass ich erstmal dachte, okay, das klingt so vertraut. Ich hatte gestern ein Video davon geteilt von Nosterafu TV beziehungsweise von Robin Nosterafu, der ja auch schon mal eine Pause machen musste. Und das Thema auch nochmal aufgegriffen hat, aber aus einer anderen Perspektive, weil der sich die Kommentare darunter angeguckt hat unter dem Video, weil dann natürlich neben dem ganzen Zuspruch eben auch das kam, was du gerade sagtest, nämlich Leute, die sagten, ja, das ist ja aus einem bestimmten Grund geschrieben worden, selbst bei uns im Forum hatten mehrere Leute geschrieben, das ist aber ziemlich manipulativ und ich gehe da bis zu einem gewissen Grad mit, weil ich mir auch immer denke, Nervenzusammenbruch ist eine Sache, die kontrollierst du nicht. Aber wenn du dich vor die Kamera setzt, bedeutet das, du hast die Kamera erst aufgestellt, du hast die Entscheidung getroffen, eine Kamera hinzustellen, du hast das, hast auf Aufnahme gedrückt, hast dich dann nochmal hingesetzt, hast hinterher das Video geschnitten und hast es auch so geschnitten, wie sie es macht. Also sie lässt längere Pausen, wo sie sich weinend zeigt. Und das hat was Manipulatives auf jeden Fall. Nun muss man dazu sagen, alle YouTube-Videos sind in einem gewissen Grade manipulativ. Sprich, jeder versucht das ja auf eine gewisse Art und Weise. Selbst ich manipuliere ja mit, wenn ich zum Beispiel beim Sigismund-Video am Ende die Kinder erst zeige, dann tue ich das, weil ich einen emotionalen Abschluss für das Video suche. Was ist ja Dramaturgie? Also das ist ja die Frage, ist ein Film manipulativ? Ja klar, Filme manipulieren ja auch. Dich manipuliert ja auch schon, wenn du Erwartungshaltung ist ja manipulativ. Und klar. Mit denen zu spielen, ist ja Manipulation. Vielleicht finde ich das Wort manipulativ einfach Das ist nur negativ konnotiert. Ich würde es gar nicht unbedingt jetzt negativ aufmachen. Ich sehe das genauso, dass Kelly das schon als bewusste Entscheidung getroffen hat. Aber wie du selber sagst, ist es ja auch eine gute Entscheidung. Ja. Denn auf der anderen Seite zeigt es sie auf eine sehr menschliche Art und Weise. Und es zeigt vor allen Dingen auch dieses Seelenleben, was ganz viele haben. Also ich habe ja auch ein Video für Ende des Jahres geplant, weil normalerweise mache ich am Ende des Jahres immer mein Best-of 2018 oder 2017, ne, mit Musik, die ganzen Momente unterlegt, die ich dieses Jahr gesammelt habe. Nur habe ich dieses Jahr keine Momente, weil ich kaum Videos gemacht habe. Und ich habe auch kaum an Videos teilgenommen. Muss den Podcast einfach zusammenschneiden. Ja, und habe dann halt für mich entschieden, dass ich mich einfach mal hinstelle und darüber rede, was passiert ist. Mhm. Ne? Also, dass ich eine Schreibblockade und Burnout bekommen habe und dass ich mir Hilfe suchen muss. Hier, ihr wisst es schon, aber die Leute auf meinem Kanal, die warten seit Monaten. Jetzt kam da tatsächlich diese Woche ein Video von mir, aber dass das Video über Monate jetzt entstanden ist, weil ich immer wieder Bruchstücke geschrieben habe und das einfach nicht hinbekommen habe, das weiß keiner. Und das gilt es, glaube ich, auch mal zu erklären. Interessant, wie gesagt, finde ich, dass ich das halt auch von einer Vanessa höre, dass es dir ähnlich geht. Und bei Kelly jetzt, das habe ich schon vor Jahren mitbekommen. Die hat vor vielen Jahren schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren hat die mal ein Video gemacht, wo sie gesagt hat, sie hat einfach keine Ideen mehr. Und es ist für sie so ein krasser Druck, jede Woche funktionieren zu müssen. Und ich finde es ganz krass, dass darunter die Leute immer wieder schreiben, geh doch arbeiten, such dir doch erstmal einen richtigen Job. Ja, ja, ihr YouTuber, ihr habt es doch so einfach. Ja, ja, Millionen verdienen und sich dann auch noch beschweren. Und das ist so bitter, das immer wieder zu lesen, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, woher dieser Neid immer wieder kommt oder wie diese Missgunst, dass man sagt so, okay, da hat jemand nicht denselben Job wie ich, muss nicht 11 Stunden stehen. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht zum Beispiel wie meine Mutter 11 Stunden am Stück auf der Stelle stehen muss, um Dinge zu verkaufen. Und ich habe das auch schon gemacht. Ich habe früher auch Jobs oder Nebenjobs gehabt, die super schwierig sind und kann sagen, ich bin froh, dass ich heute quasi mein Hobby zum Beruf machen konnte. Aber das heißt nicht, dass ich nicht arbeite. So. Ich frage mich auch immer, was ein richtiger Job ist und ob ich mich einfach in einem in so einer elitären Filterblase bewege. Weil selbst die Leute, die ich kenne, die nichts mit YouTube zu tun haben, haben alle Jobs, wo genau solche Szenarien auch mal vorkommen. Also wo man auch mal abends heult, weil man irgendwie vom Boss angeschissen wurde oder weil man irgendwie eine Deadline nicht geschafft hat oder wenn man so gestresst ist. Also meine Freundin hat vorher in einer Werbeagentur gearbeitet. Das ist jetzt nicht YouTube, das ist ein ganz normaler Job mit einem Studium. Und da gab es auch super stressige Momente in dem Büro, ja. Die ich auch mitbekommen habe als Partner. Also zu sagen, sozusagen, dass das eine Situation ist, die man in einem normalen Job ja nicht hat. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass gerade Leute, die in Bürojobs oder auch in weiß ich, Retail-Jobs sind, wo du halt den ganzen Tag oder, keine Ahnung, McDonald's am Burger-Flippen stehst, dass genau das auch Jobs sind, wo du halt teilweise diesen Stress und diese Situation hast und dann dazu auch noch ein scheiß Gehalt und wenig Ansehen in der Gesellschaft und wenig Perspektive. Also da muss ich ehrlich sagen, klar ist dann zu sagen, das ist ja irgendwie elitär, wenn man sich da irgendwie elitär hinsetzt und sagt, so, oh, mir geht's so schlecht. Aber zu behaupten, dass das weggehen würde, indem man einen richtigen Job hat, ist ja eigentlich eher genau das Gegenteil. Also deswegen verstehe ich dieses Argument nicht. Und ich habe in meinem Umkreis niemanden, der so einen Job hat. Also der einen Job hat, wo er wirklich sagen würde, ich hasse den so sehr. Sondern das sind halt dann, keine Ahnung, Leute, die Ärzte sind oder Anwälte oder Kfz-Mechaniker, ja, ja. Oder Eine Freundin von mir ist halt Ärztin und die arbeitet sich kaputt, ja. Wird angeschrien jeden Tag von Leuten, die arbeitet in der Notaufnahme, wird da zum Affen, machen sich die Leute vor ihr, machen sie irgendwie dafür verantwortlich, ja. Weil irgendwie das Kind wieder nicht rechtzeitig rangekommen ist und so. Und das ist, da am nächsten Tag motiviert zur Arbeit zu gehen, ne, kann ich total verstehen. Auf der anderen Seite muss ich mich immer fragen, gibt es eine Skala? Also heißt das, ich muss Fliesenleger sein und den ganzen Tag auf den Knien rumrutschen, um mir sagen lassen zu dürfen, ich mache einen tatsächlich richtigen Job, der auch für die Gesellschaft nützlich ist und oder eben nicht. Also, wie nützlich ist der Job von Will Smith für die Gesellschaft? Er baut keine Häuser, er sorgt nicht für Trinkwasser, aber er unterhält Millionen. Das, wie gesagt. Also, um darüber zu reden, also wenn man schon von nützlichen Jobs redet, ich habe jetzt am Wochenende mit einer Lehrerin gesprochen und mit einer Zahnärztin, die beide gerade erst ihre Ausbildung sozusagen abgeschlossen haben. Die Lehrerin völlig am Ende. Die hat selber schon zwei Kinder und hat dann einfach erzählt, sie macht gerade hier noch Referendariat. Und was sie da alles vorbereiten muss, da muss sie zwischen Klassen hin und her springen, dann ist sie mal in der 12. Klasse, mal in der 5. Klasse, muss die ganzen Sachen vorbereiten, dann muss sie währenddessen noch irgendwelche Arbeiten schreiben, muss den Unterricht vorbereiten. Hat mit Problemkindern zu tun. Genau, hat dann mit Kindern zu tun, die dann auch null Dankbarkeit zeigen. Und dann musst du noch abliefern, Zahnärztin. Und dann gibt es eben wieder die Leute, die sagen, ey, was beschwert die sich? Die haben noch Schulferien, die haben noch den ganzen Sommer frei. Und die ist beamtet, die soll sich keine Sorgen machen. Und auf der anderen Seite, die Zahnärztin, die sicherlich auch sehr, sehr gut verdienen wird in ihrem Leben, jetzt gerade in den Job anfängt und auch viel mit Kindern als Zahnärztin zu tun hat, erzählt Stories von Kindern, die halt reinkommen und natürlich überhaupt nicht beim Zahnarzt sein wollen, wo du erstmal auch irgendwie eine Stunde damit verbringen musst, so ein Kind erstmal zu erziehen und zu beruhigen. Dann hast du mit Eltern zu tun, die schwierig sind und die meinte, er hat teilweise Eltern, die dann halt vor ihren Augen versuchen, den Kindern gewaltsam den Mund offen zu halten. Und auf der anderen Seite hat sie Eltern, die sie dann anschreien, wenn sozusagen das Kind Schmerzen hat. Also ich glaube, also auch solche angesehenen Berufe und so weiter. Ich verstehe dieses Argument nicht so richtig. Und dann kommen halt die YouTuber, die halt alle selbstständig sind. Ne? Ja. Und man muss dazu sagen, dann als Selbstständiger hast du halt viele dieser Sachen nicht, die du hast keinen Chef, der dich anschreit, du hast das Gehalt, legst du dir selber fest, du hast die Perspektiven, die du hast, legst du dir selber fest. Das bedeutet aber auch, und das ist das Ding, was ganz viele nicht verstehen und was jetzt auch bei dem Kelly-Video auch unter in den Kommentaren merke ich wieder, diese Perspektive fehlt ganz vielen, weil sie einfach vielleicht noch nicht selbstständig waren oder weil sie den Horizont einfach gar nicht haben, zu überlegen, dass du, diese Möglichkeit des Gehalts oder auch der Perspektive, die musst du dir erarbeiten und zwar jeden Tag. Das heißt, wenn du gerade als Unterhalter ist es so, du kannst nicht mal eben so nur halb unterhaltsam sein und auch als, du bist ja gleichzeitig nicht nur Unterhalter, sondern auch Businessmann oder Frau. Ja. Und wenn du da nur halb Businessmann bist, dann kann das bedeuten, dass du im nächsten Monat vielleicht kein Gehalt hast. Oder, ne, weil es ist ja dann auch nicht so, dass du so einen Steady Stream hast, um mal wieder die Anglizismen zu bemühen, sondern das sind halt, ist mal eine Spitze hier, mal eine Spitze da, aber manchmal auch ein richtig tiefes Tal. Und das ist halt eine ganz normale Selbstständigkeit. Und ich glaube, damit muss man es halt vergleichen. Also jeder, der schon mal selbstständig war, kann das, glaube ich, viel besser nachvollziehen als Leute, die ihr ganzes Leben festangestellt waren, egal in welchem Job. Und gerade dazu kommt dann noch dieser selbstgemachte Druck, von dem redet Kelly auch, dass sie, ne, wenn sie mal kein Video bringt, dann sagt da keiner was, aber sie möchte ja auch eigene Standards erfüllen. Und ich kenne das selber. Ich möchte meine eigenen Qualitätsstandards bei den Videos erfüllen. Ich würde am liebsten jede Woche ein Video bringen. Dir geht es ja genauso. Ja. Du hast gerade die Möglichkeit, weil du zwei Leute eingestellt hast, das ein bisschen hinzubekommen. Die übrigens mal einen ganz normalen Job haben. Die kommen morgens ins Büro, arbeiten, kriegen ein festes Gehalt, gehen abends nach Hause und sind Teil von diesem Ökosystem. Aber dieses Gehalt muss man ihnen bezahlen. Das muss ich erstmal erwirtschaften. Genau. Und da habe ich jetzt auch noch einen viel größeren Druck. Und Kelly hat das auch. Kelly hat ja auch inzwischen Leute, sozusagen bei ihrem Netzwerk oder was weiß ich, aber Leute, die davon, dass sie performt, am Ende des Tages bezahlt werden, für die sie indirekt mitverantwortlich. Und das, man muss dazu sagen, ist, nur mit den Klicks deines Kanals wäre es nicht möglich, diese Leute zu bezahlen. Ne? Das muss man auch immer wieder sagen. Das heißt, so Leute wie du und ich, wir müssen nebenbei noch andere Sachen machen, weil da wir keinen Idioten-Content machen, kriegen wir auch keine Millionen von Klicks, kriegen wir eben auch nicht das Geld, um zu sagen, da setze ich mich, weil ich kann nicht einfach sagen, ich setze mich eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, wie lange meine Videos auch gedauert haben, selbst in der Zeit, als ich sie regelmäßig gemacht habe, wenn ich da drei Wochen quasi an einem Video mache und dann wird das 150.000 Mal geklickt oder 250.000 Mal, dann sind das 150 Euro. Ja. Das sind 150 Euro, die dieses Video erwirtschaftet hat. Dafür habe ich drei Wochen nicht gearbeitet quasi oder nur daran gearbeitet. Das geht natürlich nicht. Dementsprechend müssen wir andere Sachen machen. Dementsprechend brauchen wir Leute, die uns helfen, wie zum Beispiel Cutter oder so, die wir aber wiederum bezahlen müssen. Das ist ein Teufelskreis. Den aufrechtzuerhalten, bedeutet viel, viel Konzentration, auch ein bisschen Disziplin. Und da sind dann halt sehr viele junge Leute, die das eben, Kelly ist ja auch noch relativ jung, vergleichsweise zumindest, sie ist jetzt Mitte 20, glaube ich, macht sich da wahnsinnig viel Druck und ist jetzt, glaube ich, auch an den Punkt angekommen, wie sie selber auch sagt, sie hat keine Kreativität. Dazu kommt, dass ihr Kanal immer wieder starken Schwankungen unterworfen ist. Das merkst du auch immer, wenn du gerade in dieser Größe, in der sie ist, machst du eine Woche kein Video, kommt der Algorithmus und zerbombt dir den Kanal. Und wir haben ja auch noch drüber gesprochen, es fließen ja noch andere Faktoren da rein. Also das eine ist, ich glaube, also weder uns beiden noch Kelly noch weniger, geht es finanziell aktuell schlecht. Ja. Wir verdienen alle wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich trotz all dieser Dinge, aber das tun wir halt, weil wir auch viele Sachen machen und viel arbeiten und wir müssen auch viel arbeiten, um viel zu verdienen. Weil da für die Perspektive muss man halt auch vorsorgen. Aber es bleibt wirklich etwas übrig. Also ich baue jetzt parallel eine Firma auf, die hoffentlich dann sozusagen auch abseits von meinem YouTube-Erfolg irgendwie mir eine sichere Grundlage und mir und meiner Freundin eine sichere Grundlage bietet. Aber auch da ist es eine eigene Firma, die wir haben. Das heißt, auch der Aufbau eines Unternehmens und dieses Unternehmen zu betreiben als Geschäftsführer und so weiter, ist ein immenser Druck und eine immense Aufgabe. Und das dann auch zu halten, keine Ahnung, wenn jetzt hier gerade Dow Jones gerade wieder abgeschmiert um 800 Punkte, wenn, weiß nicht, wir wieder in eine Wirtschaftskrise kommen wie 2008, weniger Geld ausgegeben wird für Werbung und Contentproduktion und so weiter, ist das natürlich auch wieder eine Sache, die Unsicherheit. Das heißt, man muss eigentlich Rücklagen schaffen, man muss mehr Geld verdienen, als man braucht, um also auch allein für die Rente Geld zu haben, weil das ist eine Sache, die, glaube ich, auch jeder YouTuber sich inzwischen bewusst ist oder auch jeder YouTuber, der so auf einem Level performt wie Kelly, dass das eben eine Sache ist, die nicht für immer wahrscheinlich diesen Erfolg bedeuten wird. Was bedeutet, du musst dir ja nicht nur irgendwann ein zweites Standbein aufbauen, sondern du musst auch Geld zurücklegen, um für die Rente und so weiter das alles als Selbstständiger irgendwie, sagen wir, die zahlen ja nicht in die Rentenversicherung ein. Und selbst dann, auch Rentenversicherung ist ja ein Thema, was nicht unbedingt dafür sorgt, dass du dann im Alter wohlhabend bist. Das heißt, da ist auch noch dieser ganze andere Aspekt, dass du eigentlich sehr, sehr viel Geld investieren, zurücklegen musst, um das irgendwie dauerhaft zu machen. Plus, und das haben wir bei Miguel Pablo schon besprochen, du hast auch dieses Thema, was ist, wenn eben nicht nur das Geld weg ist, aber ich habe jetzt irgendwie 5 Millionen angespart, okay, cool, aber ich verliere ja, wenn mein Kanal irgendwann nicht mehr performt, all die Anerkennung, eigentlich das Business, was ich mir aufgebaut habe, den Erfolg und diese Liebe und Anerkennung, die ich gewohnt bin, auch. Und das kann ja für viele Menschen, gerade die das sehr jung angefangen haben, auch noch was ganz anderes bedeuten aus einem finanziellen Verlust. Also einfach zu sagen, so such dir doch einen richtigen Job, finde ich, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wenn man das übersetzen würde, dann gäbe es halt keine Podcasts, keine YouTube-Videos, wahrscheinlich auch kein Fernsehen, keine Filme, kein Netflix, keine Unterhaltung. Also wann geht diese Schwelle zwischen, ist ein Guillermo del Toro oder so, ist der kein richtiger Regisseur, soll er sich einen richtigen Job suchen, wenn er irgendwie über Jahre kein Projekt hat? Ich sehe auch keinen Grund, warum man sich da erklären sollte. Also auch Kelly hat ja ein kleines Business nebenbei. Ich glaube, sie ist auch an dem Punkt angelangt, wo sie sich dringend hinterfragen muss und auch überlegen muss, ob sie sich vielleicht nicht auch Hilfe sucht. Das gilt auf der einen Seite, weil diese Belastung, die dazukommt, was die Kreativität angeht, das ist natürlich für sie, die jede Woche weil sie hat halt keine klassischen Formate mehr, aber sie hat auch nicht so, also weil bei mir ist es zum Beispiel so, die dadurch, dass ich mich um Filme und Spiele herumdrehe und dann ab und an mal ausfranse, habe ich halt das Glück, dass ich mich an so Sachen, an so einem nie enden wollenden Quell der Kreativität irgendwie entlanghangeln kann. Ne? Weil Spiele gibt es hunderte, über die ich reden kann. Filme gibt es hunderte, es kommen immer wieder neue raus. Und nebenbei passieren auch mal so Sachen wie Daniel Kübelböck oder andere Dinge, über die ich sprechen möchte. Aber Kelly hat halt so Sachen, gerade diese YouTuber, die, du siehst es ja, ne? Die Leute, die Challenges machen oder die Songs machen, beziehungsweise Songparodien, die müssen immer wieder gucken, was ist gerade trendy, woanders, weil so viele Ideen kannst du unmöglich haben. Du hast vielleicht mal eine originäre Idee, aber das ist nicht machbar alleine, gerade weil du es täglich haben musst und weil du nie abschalten kannst. Das ist eben auch nochmal das Ding. Ja. Du kommst nicht nach Hause und sagst so, so war das bei mir bei Giga, dass ich das immer wieder gesehen habe, der Unterschied zu mir und zu den anderen Kollegen war, die Kollegen sind nach Hause gekommen und dann war Schluss. Mhm. Und bei mir war, ich war damals gerade auch mit einer Frau zusammen, die hat mit mir bei Giga gearbeitet. Und wenn wir zusammen nach Hause gekommen sind, weil sie war im Marketing, dann hat sie abgeschaltet und war klar, so sie, die Zahlen sind weg, morgen geht sie wieder hin und dann geht es wieder los mit Werbung für Giga holen. Aber ich habe dann meistens noch angefangen, die Spiele zu spielen, die wir am nächsten Tag besprochen haben, weil du die ja auf Arbeit nicht gespielt hast. Oder gerade weil das auch so Hobby und Beruf verschwommen sind, war irgendwie nie ganz klar, wann endet die Arbeit, wann, also immer wieder habe ich dann auch gedacht, oh, da könnte ich mal morgen was zu schreiben oder ein Video zu machen. Also du hast immer wieder diesen kreativen Prozess, der sich dann irgendwie einspielt. Ich bin auch ein sehr kreativer Mensch, deswegen kommt das häufig auch von alleine und ich bin auch dankbar dafür, dass mir sowas auch mal in der Badewanne einfällt und ich mich nicht in ein Meeting setzen muss, um dann zu sagen, so jetzt überlegen wir uns 10 Ideen und dann können wir davon eine umsetzen. Mhm. Das kam immer ganz aus mir heraus. Aber dadurch, dass dieser Prozess nie endet, endet auch der Job quasi nie. Und das macht viele Leute fertig, hat mich unter anderem fertig gemacht und sorgt halt auch bei einer Kelly jetzt dafür, dass sie nicht mehr abschalten kann. Dazu kommen Termine, wo sie auch sagt, so, es kommen so viele, viele Termine, gerade bei Kelly. Ich glaube, die Hälfte davon könnte sie wie du und auch ich einfach absagen, wenn man sagt so, nee, den kann ich jetzt nicht auch noch machen. Aber bei vielen fragt man sich ja doch, ist das vielleicht wichtig? Ne? Weil eben da kommt wieder dieser Business-Teil rein. Also du hast nicht nur diesen Entertainment-Teil, sondern du hast den Business-Teil, wo du dir überlegen musst, wenn ich das jetzt absage, was könnte mir das in der Zukunft für eine Möglichkeit nehmen? Ich glaube, eine Sache, dieses Work-Life-Balance, da hatte ich jetzt am Wochenende auch ein Gespräch zu. Ich argumentiere das für mich immer so, dass ich sage, ich liebe das, was ich tue und deswegen ist das Teil meines Lebens. Also ich trenne nicht Work und Life, weil meine Arbeit, mein Life, also ich gehe ja nicht nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern ich gehe zur Arbeit, weil mich das auch erfüllt und mir Spaß macht. Ja. Und wenn ich damit kein Geld verdienen würde oder kein Geld verdienen müsste, weil ich Multimilliardär bin, würde ich trotzdem Podcasts und Videos machen. Wir sind halt sehr privilegiert, was das angeht. Ne? Also ich glaube nicht, dass jemand, der irgendwie an einem Fließband steht und Plastikboxen zusammenschraubt, dass der sagt, boah, morgen wieder endlich Plastikboxen zusammenschrauben, wie die letzten 4 Jahre. Also ich empfinde mich da auch als sehr privilegiert, das gebe ich offen zu. Aber so wie ich mir früher mal gedacht habe, bei einem Robbie Williams, wie kann der Depressionen haben mit so viel Geld und so viel Erfolg, so viel Frauen und so viel alles, was er hat? Hm. Und heute weiß ich, ohne mich mit Robbie Williams vergleichen zu wollen, dass die menschliche Psyche in der Lage ist, selbst in den besten Situationen irgendwie noch ein Defizit zu entwickeln. Geld macht nicht glücklich, sagt man ja auch immer. Ja. Also ich war gerade bei Follow Me Reports, meine Reportagesendung, war mir gerade bei Fluglotsen. Mhm. Und das fand ich super spannend, weil die kriegen überdurchschnittlich viel Geld. Also die kriegen, glaube ich, so als Einstiegsgehalt bis zu 117.000 Euro im Jahr. Mhm. Und da arbeitest du am Tag 6 Stunden. Du bist 8 Stunden da, musst aber alle 2 Stunden eine gesetzlich vorgeschriebene Pause machen, in der du dann wirklich krasse Vorteile hast. Billardtisch, Kickertisch, Fernsehraum, Schlafecke, Bibliothek, also all die Sachen, damit du dich halt nicht, du musst ja die ganze Zeit Flugzeuge hin und her schicken, da musst du dann abschalten. Das heißt, du arbeitest wirklich 6 Stunden am Tag, die Cafeteria war so auf so einem Google-Level, also da gab es so veganes Essen und es war alles richtig krass lecker und so von quasi fast schon Sterneköchen zubereitet. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und habe gedacht, so, ey, wenn mir jemand mal erzählt hätte, dass es diesen Job gibt, hätte ich mich da als Kind vielleicht auch irgendwie anders entschieden, keine Ahnung. Aber das Ding ist, und das fand ich super spannend, du verdienst richtig gut, Du hast super tolle Vorteile. Du wirst ab 54 wirst du zwangsbeurlaubt. Du kriegst dann noch 70% deines Gehalts bis zur Rente. Oh, krass. Also, das ist ein Job. Du bist zwar nicht verbeamtet, aber es sei denn, du erlaubst dir halt irgendwelche krassen Fehltritte, wirst du da auch nicht entlassen, weil das ist also, es gibt kein Downsizing. Flugzeuge werden eher immer mehr als weniger. Mhm. Das heißt, du bist da auch relativ sicher in diesem Job. Und das fand ich halt das Coolste an dem Ganzen, du kannst never ever in irgendeiner Form Arbeit mit nach Hause nehmen. Weil du musst halt an diesem Terminal sitzen, um Flugzeuge zu lotsen. Ja. Du kannst nicht plötzlich von zu Hause anfangen. So, Schatz, die Croissants, die müssen jetzt aber erstmal richtig auf dem Teller landen hier. Genau, du lotst andere Dinge dann. Ja. Also das geht nicht. Das heißt, du hast wirklich einen Job. Das fand ich halt super spannend. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht kenne. Für mich hört der Job nie auf. Und ich glaube, das geht vielen Selbstständigen so. Aber gerade als YouTuber hast du halt dieses Thema, da musst du nochmal Kommentare, du hast mir das Gefühl, du musst Kommentare lesen, du musst Statistiken gucken, dann schreibt dir irgendjemand eine E-Mail, dann kriegst du irgendeine Nachricht, dann siehst du irgendwas, ich habe das ganz oft, dass ich abends halt dann irgendwas sehe in den Trends und dann denke ich, oh, das wäre ein gutes Podcast-Thema und dann schicke ich dir das. Ja. Oder dann schreibe ich noch kurz eine kleine Notiz für ein potenzielles Video und so weiter. Und das ist, wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber es ist eben eine Sache, die in diesem Job nicht wegzudenken. Ich würde es gar nicht als Jammern bezeichnen, weil ich auf der einen Seite immer wieder sage, also ich habe mich zum Beispiel selber, und ich kenne das von dir ja auch nicht, wir haben uns nie in der Öffentlichkeit hingestellt, beide haben gesagt, oh, dieser Job ist so schwer. Ich habe jetzt einmal was gesagt, weil ich gesagt habe, ich muss erklären, warum bei mir ewig nichts kommt. Und auch bei Kelly ist es jetzt nicht so, dass die jede Woche ein Video rausbringt, wo sie sagt, ey, ich habe schon wieder keine Ideen mehr. Da gibt es ganz andere Jammerfritzen. Aber ich höre das von den allerwenigsten, dass sie sich hinstellen und sich auch noch über ihren Job beschweren würden, weil wir ja auch immer alle wieder sagen, das ist eigentlich eine gute Sache, wir sind eigentlich privilegiert und wir machen das gerne. Trotzdem möchte man erklären dürfen, warum es durchaus valide ist zu sagen, da habe ich jetzt einfach mal einen Nervenzusammenbruch hier auch mal vor der Kamera. Ich glaube, das ist das Ding. Es ist was ganz Tolles und ich mache das aus Leidenschaft und ich mache das gerne und ich würde das auch machen, wenn ich damit kein Geld verdienen müsste. Aber auf der anderen Seite bedeutet das nicht zwingend, dass man in diesem Job nicht genauso Probleme haben kann wie in jedem anderen. Genau. Wer auch noch Probleme hat, ich lenke mal über, und nicht wirklich fair bezahlt wird, ist die Springer-Redaktion von Computerbild, Computerbildspiele und der Audio-Video-Fotobild. Die haben nämlich eine Aktion gestartet, das habe ich dieser Tage gesehen, das fand ich ganz interessant, weil mir auf Social Media Bilder aufgefallen sind, wo Redakteure dieser Zeitschriften sich hinstellen, meistens mit einem Spruch und erklären, dass sie alle nicht fair bezahlt werden. Die haben deswegen eine Aktion ins Leben gerufen, wo sie sagen, wir sind Schnäppchen. Und möchten das gerne beenden, wo sie genau darlegen, wie sich der zum Beispiel die Arbeiten aus Hamburg heraus, wie sich der Wohnungsmarkt, der Mietmarkt in Hamburg verändert hat. Der ist wohl 18% nach oben gegangen in den letzten Jahren. Nur ihre Gehälter, die sind gleich geblieben. Ja. Ein Problem, was, glaube ich, alle haben. Inflation gibt es ja auch noch. Also genau. Hier steht auch noch Kaufkraftverlust von 11% seit 2010. Ja. Hamburg generell an sich ja schon eine teure Stadt, wo die sitzen. Ja. Und dann haben sie dem Ganzen nochmal Zahlen gegenübergestellt. Da muss man nochmal fragen, okay, liegen diese Zahlen jetzt wirklich an den Umsätzen der Computerbild oder ist das nicht das Unternehmen an sich? Aber es gehört ja zu Axel Springer und die haben halt den Vorständen über 20 Millionen Euro gezahlt 2017. Die haben... Axel Springer hat all den Zeitungsvorständen oder sich selbst, dem Axel Springer Vorstand? Dem Vorstand von Springer. Der hat sich 20 Millionen selbst ausgezahlt. Genau. Sehr gut. Und der Gewinn von Axel Springer als Unternehmen liegt bei 541 Millionen im Jahr und das ist eine Prozentsteigerung von 14,4% im Vergleich zum Vorjahr. Also dem Unternehmen geht es nicht schlecht, ob das jetzt auch für die Magazine als Einzelne gilt, weil so muss man es ja eigentlich als Unternehmen auch bewerten. Das muss man dazu sagen, die Computerbildspiele gehörte mal zu den meistgelesenen Magazinen in Deutschland, zu den meistgelesenen Spielemagazinen. Die hatten GameStar weit überholt, die hatten die PC Games weit überholt und so wie diese Magazine seit Jahren sinken, ist auch die Computerbildspiele krass eingestürzt. Es ist das einzige dieser Magazine, bei denen ich es explizit weiß, weil ich mich damit natürlich auseinandergesetzt habe, auch in meiner Zeit als Spieleredakteur. Sie sind aber meiner Ansicht nach immer noch das meistgelesene Magazin aus dieser Runde. Das haben sie sich auch immer erhalten, weil sie a. deutlich günstiger waren als die anderen und b. immer diese DVD mit wahnsinnig vielen kostenlosen Versionen hatten. Sie waren meiner Ansicht nach immer das schlechteste Magazin. Sie hatten ein ganz grauenerregendes Testwertungssystem mit Kommazahlen und haben dann sogar, da in die Wertung hat sogar hineingezählt, ob die Service-Hotline erreichbar ist. Also so, die haben offenbar einfach das Testmuster, was sie für andere Sachen auf in ihren anderen Zeitschriften auch noch haben. Also bei irgendeiner Waschmaschine, glaube ich, da macht das durchaus Sinn, so solche Sachen darauf zu testen. Aber bei Computerspielen so einen hochtechnischen Apparat anzulegen. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen. Ich habe jahrelang nicht mehr reingeblättert in dieses Magazin. Aber sehr interessant fanden wir, haben mal geguckt, also sie verlangen einen Haustarifvertrag. Und wir haben mal geguckt, was sie fordern. Genau, also aktuell gibt es wohl von Axel Springer schon ein Angebot oder das ist das, was aktuell schon gezahlt wird. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das zu verstehen ist. Aber das liegt wohl 20% unter dem, was sie wollen in den meisten Bereichen. Teilweise 25%, teilweise 15%. Und wenn man das auf die Stunden rechnet, also wenn sie ihre Überstunden mit reinrechnen, dann sind es ungefähr teilweise 30 bis sogar 40%, die darunter liegen. Was sie aber fordern, fand ich ganz spannend, weil sie wollen als Redakteur 3.398 Euro also 3.400. Im ersten Berufsjahr. Also sprich, wenn du ungelernt da anfängst, beziehungsweise was heißt ungelernt? Wahrscheinlich mit Studium oder Volontariat da anfängst. Also jung kriegst du schon 3.400 Euro gerundet im Monat, ist das, was sie haben wollen. Den möchte ich mal ganz kurz gegenüberstellen. Ich war bei Giga Chefredakteur. Ja. Und da habe ich 3.200 Euro verdient. Das war das Höchste, was ich an Gehalt da bekommen habe. Nun muss man dazu sagen, nur weil ich vergleichsweise wenig bekommen habe, selbst als Chefredakteur, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem auch mies bezahlt Natürlich, war. Natürlich, absolut. Ne? Also gerade auch, weil wir hatten immer wieder die Diskussion, aber schon auch vorher in den anderen Verlagen, in denen ich gearbeitet habe, dass das Marketing zum Beispiel das Doppelte verdient hat. Also wenn ich kannte Personen da, die halt einfach mit 6.000 bis 7.000 nach Hause gegangen sind, weil sie die Anzeigen gemacht haben. Und da hieß es zu uns immer, wenn wir gesagt haben, wie kann denn diese krasse Diskrepanz zustande kommen? Wir reden ja gar nicht von der Geschäftsführung. Ja. Aber wie kann denn so ein hartes Gefälle entstehen? Und dann meinte man zu uns, naja, die holen halt das Geld ran. Und wir sagten dann, aber ihr könnt so viel Geld ranholen, wie ihr wollt, wenn ihr diese ganze Seite am Ende mit Werbung gepflastert habt, aber niemand mehr da ist, der Inhalte macht. Denn die Leute kommen nicht wegen der Werbung auf Giga, die kommen wegen der Inhalte, wegen der Personen. Und jetzt, nachdem sie alle vergrault haben, frage ich mich, wie gut sie die Dinge noch vermarktet bekommen. Das ist so eine Sache, ich verstehe, dass man als Geschäftsführung da irgendwie in der Balance wahren muss, aber die wenigsten kriegen das gefühlt hin. Und ich finde das echt krass, wie sie, also gerade bei Journalisten, wie die zum Teil bezahlt werden. Also ich möchte auch mal dazu sagen, ab dem dritten Jahr als jemand, der in einer anderen Gehaltsgruppe steht, oder auch schon in der Ausbildung, würde man hier schon mehr Geld bekommen, als ich bei Mediakraft für die Leitung von Was geht ab und Excalibur gekommen habe. Und zwar um einiges mehr. Da bin ich aber auch richtig billig bezahlt worden. Hier würde man ab dem dritten Jahr schon mehr verdienen, als ich aktuell verdiene. Ja, also was ich mir aktuell als Geschäftsführer ausschütte an Gehalt. Finde ich relativ gutes viel Gehalt. Also ich wohne in Berlin. Ja. Ja, da ist es nochmal ein anderes preisliches Ding, als das in Hamburg. Wobei hier wird es auch immer teurer. Hier wird es auch immer teurer. Ich zahle 1.800 Euro Miete. Also. Ja, aber ich muss sagen, die Gehälter, die da gefordert werden, finde ich, sind gute Gehälter. Also über 4.000 Euro zu verdienen mit vier Jahren. Fast 5.000 ist eine gesunde Zahl, möchte man sagen. Und wir reden hier nicht vom Spiegel oder der Zeit oder so, wir reden von der Computerbildspiele. Nun will ich das, gerade als ehemaliger Spielredakteur, will ich das nicht runterreden, denn du bist halt Journalist auf der einen, auf der anderen Seite. Ich persönlich würde da auch nochmal Qualitätsunterschiede aufmachen, denn ich habe mich gerade als Online-Spielredakteur nie als jemand gefühlt, der Reportagen macht, die Dinge aufdecken und tatsächlich was bewegen können, sondern ich habe das neue Call of Duty 28 getestet und am Ende hat gerade unsere Redaktion auf Befehl der Geschäftsführung dann irgendwelche Tittenbilderstrecken zusammenstellen müssen, damit die Klicks kommen. Da hast du dich regelrecht schmutzig gefühlt und ich bin mal in den Job rein, weil ich dachte, boah, als Journalist, da kannst du was bewegen. Ja, aber wie viel kannst du bewegen als jemand in der Online-Redaktion? Ja, obwohl da auch wieder die Frage ist, also generell ist das einmal eine sozialpolitische Frage, sozusagen, sollte der der Wert des Jobs, also sollte sagen, okay, die Inhalte von den Computerspielen sind nicht so hochwertig wie die von der Zeit, deswegen sollten die auch wenig verdienen? Oder sagt man, nein, jeder sollte in jedem Beruf, egal wie angesehen oder nicht, ein faires Gehalt bekommen, was die Lebensunterhaltungskosten und noch ein bisschen obendrauf und vielleicht noch mal Urlaub und ab und zu mal Rente oder sowas irgendwie rechtfertigt? Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder ein wirtschaftliches Thema. Es kann nämlich gut sein, dass die Computerbildspiele tatsächlich mehr Geld macht als die Zeit. Weil gerade so ein Entertainment-Magazin, also die Videospielindustrie ist ja ein riesiges Thema. Es verdient super viel Geld. Also ich weiß es nicht, aber es könnte tatsächlich sein, dass gerade solche klassischen journalistischen Dinge, die wir jetzt als hochwertiger wahrnehmen, wirtschaftlich bei weitem nicht die lukrativeren Sachen sind, weil in der Zeit schaltest du wahrscheinlich um einiges weniger Werbung als in der Computerspielspiele, wo jeder Publisher seine Ads reinpackt. Ja, vor allen Dingen zählt bei denen ja auch noch das Digitalangebot mit rein, sprich Bild.de, und Bild.de hat ja noch die Unterteilungen in die verschiedenen Ressorts. Da hast du ja auch das Spieleressort mit drin. Ich glaube zwar, dass das wie bei allen anderen Online-Magazinen, die ihre weiteren Ressorts unter massig von Reitern verstecken, dass das untergeht, also bei Bild.de musst du zum Beispiel bis ins Nirvana herunterscrollen, um irgendwelche Computerspielinhalte zu bekommen oder oben den Tab wechseln. Und ich weiß aus Erfahrung, dass die wenigsten Leute überhaupt verstehen, was es da oben ist und den Tab wechseln. Ich glaube, bei Gamona, aber auch später auch bei Giga, lag die Zahl bei unter 50% derjenigen, die die Startseite besuchen, die dann eines der Ressorts anwählen, um zu gucken, ey, was ist denn jetzt bei Sport oder bei Spiele oder so los? Ja. Ich würde sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir wechseln nochmal das Thema. Ich würde sagen, wir kommen vielleicht auch nochmal auf ein Geldthema. Es ist heute ein sehr geldlastiger Podcast, und zwar, vielleicht reißen wir es einfach mal kurz an, es wurde jetzt von Forbes bekannt gegeben, wer international die bestverdienenden YouTuber sind. Wie immer würde ich sagen, lasst uns das auf jeden Fall mit einer großen Prise Skepsis nehmen, weil wir kennen das ja aus Deutschland, worauf diese Zahlen basieren. Bei Forbes ist ja auch bekannt, dass sie die machen ja diese Milliardär-Bewertungen teilweise, dass sie da auch bei Leuten wie Donald Trump und so weiter halt teilweise einfach, da gibt's ja große Aufdeckungsstory, wo sie halt einfach anrufen bei Donald Trump und sagen so, hey, wie viel Geld hast du denn eigentlich? Und dann sagen sie, ja, 5 Milliarden. Und dann sagen, okay, dann drucken wir das. 6 Milliarden? Ist das da teilweise auch, weil ich habe die aber bei Social Blade nachgeguckt und irgendwie in die höchste Summe gesommen. Aber, und das kann hinkommen, das finde ich sehr spannend. Ryan's Toy Review ist ja den einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Der hat unter anderem ein einzelnes Video, das 1,6 Milliarden Aufrufe hat. Ist ein kleiner Junge. Was ist das für ein Video? Da packt der übergroße Ü-Eier aus auf einer Hüpfburg, und es ist richtig räudig gefilmt von seiner Mutter. Also, um es kurz zu erklären, das ist ein kleiner Junge. Da gab es auch schon den ein oder anderen Skandal mal zum Thema, ist das jetzt Kinderarbeit und so weiter. Also der macht nichts anderes, außer Spielzeug auszupacken. Der ist 12 oder so, ne? Ja, ich glaube, er ist noch jünger, oder vielleicht ist er inzwischen älter, aber als er angefangen hat, war er, glaube ich, 6 oder so. Ne? Und inzwischen ist das ein paar Jahre her, aber ich glaube, der ist jetzt 8, 9, 10 oder sowas. Guckt sie halt Spielzeug an und sagt dann seine Meinung dazu. Manchmal ist es Unboxing, manchmal sind seine Eltern mit dem Video, manchmal ist er alleine und seine Eltern filmen nur. Und der verdient laut Forbes nur größtenteils durch YouTube AdSense 22 Millionen im Jahr. So, da wundert sich noch jemand von den YouTubern, dass Leute sagen, die kann sich, wie fällt es Kelly ein, sich zu beschweren? Ich glaube aber, wir haben das ja schon mal aufgerechnet, in Deutschland verdient nicht annähernd jemand. Das ist nämlich das Ding, in einem Forbes-Artikel dazu wurde nämlich auch noch mal gesagt, da ging es, glaube ich, dann um Markiplier oder so, der auch unter den Top 10 Bestverdienenden ist, laut derer Liste. Ich kann mal kurz sagen, was sonst die Liste ist. Logan Paul verdient angeblich 14,5 Millionen, Jake Paul 21,5, also Jake Paul verdient ein ganzes Drittel mehr als sein größerer Bruder. Dude Perfect ist wohl sogar auf Platz 3 hier oder 4 mit 20 Millionen, die verdienen. Das sind diese Gruppe aus Leuten, die so richtig krass produzierte Trickshot-Videos machen. PewDiePie ist wohl bei 15,5 Millionen, sagen sie. Was eine Steigerung zu letztem Jahr ist, wo er Adpocalypse trägt. Also verdient tatsächlich dieses Jahr mehr als letztes Jahr, sagen sie. Obwohl er letztes Jahr ja unter anderem mitverantwortlich in Anführungszeichen dafür war, dass alle YouTuber weniger verdient haben. Und angeblich, und das fand ich auch sehr spannend, Forbes meint, er würde $450.000 nehmen für einen Product Placement. 400. Also ja, okay, fast eine halbe Million. Was man aber dazu sagen muss, der größte Kanal oder noch der größte Kanal, der ist ja hier oder vielleicht auch jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, also er ist ja gerade in einem harten Battle versus T-Series. Das ist so ein indischer Kanal, ne? Also es kann gut sein, dass PewDiePie nicht mehr der größte Kanal ist oder schon nicht mehr ist. Er hat übrigens auch jetzt gerade eine Charity-Aktion gestartet, um quasi diesen ganzen Hype, den er jetzt gerade bekommt, weil er halt in diesem Battle ist. Es ist super lustig, wie viele YouTuber auch Content darum herum machen, ihn zu pushen. Das ist richtig lustig. Ich habe selbst bei, ich gucke ab und zu bei Johnny Sins rein. Das ist ein Pornodarsteller, der so Videos macht. Fragt mich bitte nicht, warum ich den gucke, aber ich finde den drollig. Und der sagt halt auch, hat ein Video dazu gemacht, hey Leute, mal ein ganz anderes Thema heute. Geht nicht nur um Schwänze und Muschis, sondern geht darum T-Series. Und ich kannte das noch gar nicht. Ich habe diesen Battle nicht mitverfolgt. Und du hast es durch den Pornodarsteller einen Pornodarsteller erfahren und habe irgendwie dadurch mitbekommen, dass ein indischer Kanal, der wirklich fast täglich offenbar hochwertigste, die machen diese Bollywood-Sachen mit Gesang und Tanzeinlagen und das ist super hochwertig und ist, weil das, ich wusste gar nicht, dass das indische YouTube-Publikum so krass ist, klar. Ja, eine Milliarde Leute, die das gucken. Natürlich, aber ich wusste nicht, dass die halt so auf YouTube auch, dass es da so abgeht. Ich meine, irgendwann habe ich mal mitbekommen, dass die Spanier auch wahnsinnig, beziehungsweise die Spanisch sprechenden, gerade aber auch im südamerikanischen Raum und so, dass da ganz viel entsteht. Das ist ja dann, da sind ja einige auch in die Top Ten. Ja, also lange Zeit war der zweitgrößte Kanal, glaube ich, Ola Soiger Mann. Ja, genau. So, und deswegen, aber dass jetzt T-Series ihn zu überholen droht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, wir sind ein bisschen vom Thema ab. Das war nur kurz. Also 450.000 Euro für ein Sponsoring finde ich tatsächlich für seine Reichweite wenig. Das muss man immer wieder gegenrechnen, wenn man sagt, okay, pass auf, ein Video hat halt 5 Millionen Views. Und wenn du jetzt überlegst, was würde in Amerika, gerade in Amerika, eine Fernsehreichweite für einen einzelnen Werbespot für 5 Millionen kosten. Und der Werbespot bei PewDiePie ist ja wahrscheinlich noch viel mehr wahrgenommen als die eine Werbespot, der in Amerika ja läuft ja auch alle 10 Minuten Werbung und dann sind da 50 Spots. Da fällt ja eine Spot weniger auf. Da bist du eigentlich, bist du sehr günstig noch dabei im Verhältnis zu der Werbewirkung. Dann gibt es ja noch Studien, die sagen, Influencer-Marketing bringt noch viel mehr als diese klassische Werbung. Also eigentlich ist das immer noch sehr, sehr preisgünstig, wenn man es nur aus Marketing-Sicht sieht. Wenn man es jetzt aus persönlicher Sicht sagt, zu sagen, okay, krass, der verdient halt 22 Millionen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, wenn sich einer von denen jetzt hinsetzen würde und sagen würde, mir geht's so schlecht damit, dann würde ich sagen. Nee, Moment, also du hast trotzdem die Berechtigung zu sagen, mir geht es schlecht. Du hast absolut die Berechtigung zu sagen, es geht mir schlecht, aber ich glaube, wenn du wirklich jetzt über mehrere Jahre 10, 20 Millionen Euro verdient hast, dann bist du halt wirklich an dem Punkt, wenn du das jetzt einfach nur in den Indexfonds steckst, hast du den Rest deines Lebens ausgesorgt. Und das ist halt so der Punkt, wo wir sagen, genau, du kannst das heißt natürlich trotzdem das heißt sagen, ey, ich habe keinen Bock nicht, mehr. Das nicht, dass du kreativ ausgelaugt bist oder auch von Arbeit. Also du kannst natürlich trotzdem immer noch absolut sagen, so, ey Leute, mir geht's schlecht, ich mache jetzt heute kein Video. Ich meine nicht so sagen, dass du deswegen gezwungen bist, Inhalte zu machen. Was ich meine ist, du kannst es dir dann natürlich, glaube ich, wirklich erlauben zu sagen, ich mache mal Urlaub oder Ich mach mal Urlaub. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wer weiß, vielleicht hauen die Eltern von Ryan's Toy Review dieses ganze Geld auf den Kopf. Das ist eine Frage, die von der. Genau, und bei PewDiePie auch ist halt die Frage, so, der hat ja inzwischen auch Angestellte und Leute, die er bezahlt. Dude Perfect zum Beispiel, ne, das ist ja eine riesige Gruppe. Und die haben halt so ein richtig fettes Gebäude, so ein richtig geiles Ding gebaut, wo sie so eigene Sportplätze und so weiter mit integriert haben. Das ist, kostet ja auch alles Geld, und dieses ganze Team und diese, also gerade bei Dude Perfect sieht man es, glaube ich, krass, um das zu produzieren, was die machen. Wenn Dude Perfect eine Fernsehsendung wäre, würden die pro Folge 20 Millionen kriegen. Das ist wie bei Devin Supertramp früher gewesen oder Rocket High. Ja, und das muss man sich halt immer in den Kopf rufen. Also einfach nur mal das, um das nochmal gesagt zu haben, die Zahlen auch mit Vorsicht genießen. Bei Ryan's Toy Review, wenn der jetzt mit 10, 12, 13, 14 Jahren plötzlich nicht mehr relevant sein sollte und der wirklich in den letzten 5 Jahren dann, keine Ahnung, 100 Millionen verdient hat, hoffe ich dann, dass seine Eltern ihm das gut angelegt haben. Und dann kann er das investieren und dann hat er für den Rest seines Lebens ausgesucht. In Nutten und Koks. Ne? Geil. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Wir sind heute leider zeitlich ein bisschen begrenzt, weil gleich die Jungs von der Sprechstunde hier rein müssen in den Raum. Ich möchte noch das Thema Tumblr ansprechen gerne, weil da habe ich irgendwie mitbekommen, gab es jetzt einen kleinen Skandal, der an ganz vielen vorbeigegangen ist, was ich sehr überraschend fand. Ein sehr großer Skandal in dieser Szene auf jeden Fall. Was da passiert ist, ist Folgendes. Die App ist verschwunden aus den App-Stores. Lass mal kurz erklären, was Tumblr ist. Kennt Tumblr ist wie ist eine Bilder-App quasi. Also ja, es ist so ein Blogging-Tool eigentlich. So ein bisschen wie WordPress oder sowas. oder blog.de oder .com oder so. Wo du dich aber nicht mit geschriebenen Inhalten Kannst du auch. Kannst du, aber die meisten nutzen es, um Bilder zu posten. Ganz viel, so ist so ein bisschen wie Pinterest, ganz viel halt so mit schönen Dingen, aber auch ganz viel Sex und Pornografie. Ganz viele, es gibt mehrere Porno-Blogger, die halt nichts anderes machen. Es gibt so die Privatleute, die einfach sich die ihre Lieblings-GIFs aus irgendwelchen Pornos da zusammenstellen. Es gibt aber richtige Porno-Artists, also auch so Porno-Darstellerinnen, nicht nur Porno-Darstellerinnen, sondern auch so Leute, die so Porn-Art machen, die sich halt so in sexy Posen oder beim Geschlechtsakt fotografieren und das hochladen bei Tumblr. Dummerweise aber auch Kinderpornografie. Und das ist jetzt, gab es jetzt einen kleinen Skandal, weil Tumblr das vorgeführt wurde und Tumblr hat auf die einzig für sie denkbare Art und Weise reagiert. Sie haben alles geblockt, was mit Pornografie zu tun hat. Also da sind gerade, es gibt einen sogenannten Safe-Mode bei Tumblr, den, wenn du den aktivierst, findest du, kannst du nach Porno oder Sex suchen und findest nichts. Der ist gerade standardmäßig aktiviert, ob du ihn eingeschaltet hast oder nicht, ist völlig egal. Tumblr hat den gerade drin. Für alle, die die App noch haben, neue Leute können sich die App schon gar nicht mehr laden, weil Tumblrs App wurde von Google und auch Apple aus dem Store geschmissen. Und Tumblr versucht gerade händeringend irgendwie gegenzuarbeiten und löscht. Also da geht gerade ein Löschfeuer um. Da werden gerade alle rausgehauen aus der App. Und ganz viele dieser Porno-Artists sagen so, hey, na super, die letzte freie Plattform, wo ich meinen Kram, ne, man kann davon halten, was man will. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn man seiner Sexualität freien Raum lässt. Und wenn das eben, wenn du deinen Blog da machst, ob du ihn jetzt so im Web machst oder auf Tumblr, ich finde, nur auf Tumblr findest du ihn halt. Ne? Das ist halt dieses Ding, ist halt eine Plattform, wo du dann auch explizit danach suchen kannst. Ich glaube, was ein großes Thema ist, also viele, also Tumblr generell hat ja so ein bisschen diesen Ruf, dass es sehr links ist, so, also ich davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Ja, das es gibt so diesen, im Internet so dieses, auch dieses Memes, dass gerade so diese Social Justice Warriors und dieses, dass das halt da viel zu Hause ist, beziehungsweise wird natürlich auch gerne dann wieder von rechtspopulistischen Kräften, gerade in den USA, genutzt, um zu sagen, so, Tumblr sind all diese Snowflakes und so. Also ich schmeiß jetzt einfach nur diese Wörter rum, weil das halt so eine Sache ist, die in Amerika viel gesagt wird. Und das Tumblr halt, und da ist, das kommt mir ja zu, auf Tumblr gibt es eine sehr, sehr große LGBT-Plus-Community, die natürlich auch da sozusagen ihren sicheren Raum hat, auch solche Inhalte zu teilen und sich über Sexualität da auszutauschen. Und ich glaube, die fühlen sich da gerade sehr, sehr von getroffen. Und ich glaube, das spielt da so ein bisschen rein, dass halt, ne, es gibt dieses typische, auf Tumblr immer dieses Triggered, also dass Tumblr so ein sicherer Ort ist für viele Leute. Die da halt immer getriggert sind, wenn irgendjemand von rechts kommt oder ein bisschen konservativer ist und irgendwas dagegen sagt. Also ich möchte da jetzt gar nicht drauf eingehen, ich wiederhole, ich zitiere quasi Was ich halt krass finde, ist, dass Tumblr war bis halt bisher hierhin quasi, ich würde nicht sagen rechtsfreier Raum, aber zumindest deutlich lockerer als, ne, bei Instagram brauchst du ja nichts posten, was mit Nippeln auch nur ansatzweise zu tun hat. Die werden zum Teil dann auch nachträglich gelöscht. Genau. Dass sie da jetzt nicht in der Lage sind, Kinderpornografie rauszufiltern, ist halt die Frage. Ne? Offenbar hast du bei YouTube und bei Instagram Filter, die vorher greifen, sobald sie Nacktheit entdecken. Ja. Wie sie das machen, ich habe keine Ahnung, aber diese ganzen Content-ID-Filter bei YouTube und wie sie alle sind, die operieren auf so einem Niveau mittlerweile, dass ich mir gut vorstellen kann, dass du einfach in der Lage bist, Brüste absolut, das zu erkennen. Absolut, und da gibt es aber natürlich auch mal wieder Fehler. Und ich glaube, es ist halt super schwierig ist, wahrscheinlich Kinderpornografie von anderer Pornografie zu unterscheiden, wenn du mit Algorithmen rangehst. Weil wie erkennst du, ob das jetzt ein Kind ist oder nicht? Deswegen jetzt die einzige Möglichkeit quasi sein kann, auch nur für Tumblr, alle Pornografie von der App zu bannen. Das zieht so ein bisschen auf dieses Artikel 13-Thema ein. Ich finde, das haben auch einige geschrieben, zeigt, was passieren könnte, wenn Artikel 13 zum Thema Urheberrecht so kommt, weil du hast halt jetzt das Problem, du bist technisch limitiert, du kannst nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Kind oder ein Erwachsener, ist das ein freiwilliger Sexakt oder ist das ein gezwungener Sexakt und so weiter, will die Person, dass es hochgeladen wird, will es nicht, also es gibt ja viele Probleme in diesem Bereich. Genau. Und du kannst das nicht filtern manuell, weil die Masse einfach zu groß ist. Du bist als App aber verantwortlich, nicht der einzelne User. Beziehungsweise du bist wahrscheinlich auch nicht verantwortlich, aber Ich glaube, du wirst aber zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, wenn es dann ein Problem ist. Ich glaube, wenn du darauf hingewiesen wirst und du es dann nicht entfernst, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Aber, ne, aber trotzdem, aber solche Stores wie der Apple Store, die sagen halt, da gibt es Pornografie, deswegen erlauben wir es nicht. Und dann hast du halt ein riesiges Business-Problem, weil deine App nicht mehr aufzufinden ist. Und deswegen ist halt die Frage, sie machen das jetzt sozusagen, um ihr Business zu retten. Aber gleichzeitig ist die Frage, wird diese Plattform noch überhaupt irgendjemand nutzen, wenn ein Großteil der Community dort wegen diesen sexuellen Inhalten auch unter anderem unterwegs war. Gab dann auf Reddit auch dieselbe Frage, weil Reddit ein ähnliches Problem hat. Es gibt ja unendlich viele Subreddits, die sich auch der Pornografie widmen. Und auch Reddit hat in der Vergangenheit so Themen gehabt, wo Subreddits schon gesperrt werden mussten, weil sie für die Plattform problematisch wurden. Und das Lästerschwestern-Subreddit übrigens nicht. Das ist ein ganz tolles Subreddit. Oh, ich sag euch da, was da so abgeht. Aber also ich bin sehr gespannt, wie es mit der Plattform weitergeht. Ich finde es sehr schade für diese Communities, die das eben als sozusagen sichere Plattform genommen haben. Und ich finde, es ist halt ein gefährliches Zeichen, weil ich glaube, wenn Tumblr das entscheiden könnte, dann würden sie sagen, wir wollen gerne Pornografie auch bei uns haben, weil das ein großer Teil unserer Plattform ist und wahrscheinlich auch finanziell für sie wichtig ist. Aber möglicherweise sogar der einzige ein großer treibender Faktor für viele Nutzer. Aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Also ist die Entscheidung, wir versuchen es komplett ohne. Ja. Und das ist ja das, was YouTube auch androht, auch mit diesen großen, oder Twitch hat jetzt auch eine E-Mail dazu ausgegeben, könnte auch mit diesen Plattformen das Ende bedeuten. Also, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht und mich so ein bisschen kritisch zu dieser Panikmache geäußert, aber möchte auch noch mal betonen, es gibt die Möglichkeit, dass, wenn die Gesetze so schaden, dass halt dann irgendwelche Upload-Filter oder eben solche Lösungen, dass man gesagt hat, okay, es dürfen einfach keine Musikinhalte zum Beispiel mehr hochgeladen werden, außer von Plattenlabels. Ja. Dann wird YouTube nicht gelöscht und es werden Kanäle nicht gelöscht, aber bei solchen Inhalten, wo es halt schwer ist zu unterscheiden, ist das jetzt legale Musik oder ist das Musik, die gerippt wurde oder auch bei Filmen oder was weiß ich, ist es halt super schwierig, das zu unterscheiden und das könnte potenziell Probleme bedeuten und ich bin mal gespannt, was das für die Plattform bedeutet. Ich bin auch gespannt, wie es mit diesem Podcast weitergeht, der jetzt offiziell der beste Podcast Deutschlands und der Welt ist. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir hatten es letztes Mal schon gesagt, dann gerne bei iTunes auch mal eine Bewertung da lassen oder uns irgendwo abonnieren. Bei Spotify kann man natürlich auch folgen. Folgen, genau. Ansonsten haben wir das neu schon angekündigt. Wir werden es aber nächste Woche nochmal genauer sagen. Wir planen in 2 Wochen, vor Weihnachten in der Woche, möchten wir eine Live-Show machen. Das ist dann unsere Jubiläumsfolge. Also nicht eine Live-Show auf einer Bühne, sondern eine Live-Show wirklich auf Twitch. In einem Stream. Oder Twitch auf YouTube. Oder YouTube. Ja. Ich denke mal, YouTube passt eher für uns. Und wollen da dann mit euch zusammen eine Live-Folge machen. Da sind dann also auch gerne die eingeladen, die nicht bei unserer Live-Show dabei sein konnten. Dort diskutieren wir über das Jahr, diskutieren über Themen. Und ihr könnt dann im Chat quasi mitmachen. Das haben wir noch nie probiert. Wollen es künftig aber vielleicht ein bisschen häufiger machen. Und dachten uns jetzt, bevor wir in die Weihnachtspause gehen, ein Jahr um ist. Wir sind dann wirklich ein Jahr durch. Das ist echt krass. Also muss man auch sagen, wir sind auch da folgenmäßig sehr nah an manche Podcasts, die Jahre länger existieren, als wir hier angekommen. Das haben wir sehr, sehr diszipliniert durchgezogen. Ich glaube, bis zu 2, 3 Folgen. Ich glaube, ganz viele schreiben uns immer wieder, ey, ich habe jetzt alles aufgeholt, da sind ganz viele dabei, alle Folgen mitzuhören. Danke dafür, für eure Treue und wir hoffen, ihr könnt euch das zurückgeben und dann in 2 Wochen dann auch live. Bis denn.